Ein totes Engel nimmt sich das, was ihm gefällt. Ein totes Engel sorgt für die Vernichtung dieser Welt. Die fette dämonische Kram und der Welt den Untergang. Du nicht so verwundert, Mann, denn du bist der Beste dran. Wieder Festival für die Freaks, das schwarze totes Engel. Rapper wie Evil Moby, sich bringt Evil Musik in den Club und in die Streets. Der totes Engel inhaliert das Brother Weed. Dann wird die Disco aus dem Kriegsgebiet. Jedes Wort zum Abfall zum Zerfall, bis der Atze nach der Nachbarn durch die Decke fällt. Wird der Stoff gepumpt, bei mir ist Kopf wie guter Gott. Und jeder holt geht dabei zugrunde, wenn ich Mörder mucke durch die Hirne pumpe. Sind sie mehr als tot, Kopf wie Foto und die Menge tot. Ich sehe rot, sehe ab, wohin geht der Fertig, kein Gehalt. Das Beisteck mit dem Tag der Musik, mit dem Teufel hab ich einen Bart und der gibt mir alles, was ich will. Es ist der Blutdruck, den ich ständig still. Was willst du, cool Junge, machen, wenn ich welche gehe? Ich chill mit Dämonen, die den Untergrund bewohnen. Kranke Personen, die einen Fick auf alles geben. Sie nehmen Menschen neben, missachten alle Regeln, so wie ich dann gebe. Psychopathen, nicht ganz sich nach Mitternacht. Vergiss sie dich mit deinem Stich in deine Lunge. Gehst du, cool Junge, zu Boden, meine Kunst, sie ist verboten.